Kundgabe 3638. Empfangen durch Bertha Dudder am 27.12.1945. Kampf gegen die Wahrheit. Irrende Lehrer. Nimmermehr dürfet ihr euch gefangen nehmen lassen von dem Widersacher, der euch durch irrige Lehren eurer geistigen Freiheit berauben will, der alle List anwendet, um euch von der Wahrheit abzudrängen, und der also kämpft mit Mitteln, die den Anschein der Wahrheit erwecken und zum krassesten Irrtum führen. Ihr müsset bedenken, dass er immer ankämpfen wird wider die Wahrheit, dass er immer dort am heftigsten kämpfen wird, wo die Wahrheit sich Bahn zu brechen sucht, und dass er sich dort in das Gewand kleidet, das seinem Zweck dienlich ist, dass er selbst auftritt als Verkünder der Wahrheit, um die Menschen irre zu leiten, die noch nicht vom Geist Gottes durchdrungen sind, jedoch die Wahrheit anstreben. Ihr müsset bedenken, dass er oft ein leichtes Spiel hat, so dass Wahrheitsverlangen der Menschen nicht ganz tief ist und er dadurch von Lichtwesen nicht geschützt wird vor dem Wirken dessen, der gegen Gott, gegen die ewige Wahrheit ankämpft. So wird er viel Erfolg zu verzeichnen haben durch den Willen der Menschen selbst, die gleichgültiger sind gegen die reine Wahrheit aus Gott, dagegen eingenommen für den Einfluss seines Gegners. Denn vom Willen des Menschen selbst hängt es ab, wie weit er in die Wahrheit eindringt. Und darum kann euch nicht eindringlich genug zugerufen werden: Hütet euch vor denen, die euch die Wahrheit zu bringen vorgeben und selbst nicht in der Wahrheit stehen. Hütet euch vor denen, die sich berufen glauben zu lehren und selbst belehrt werden müssten, so sie tauglich werden wollen zum Lehramt auf Erden. Bittet Gott um Erleuchtung und prüfet, jedoch im tiefsten Wahrheitsverlangen, ansonsten ihr wieder nur dem Gedankengut euer Herz und Ohr öffnet, das nicht der Wahrheit entspricht, weil die Wahrheit nur von dem als Wahrheit erkannt wird, der sie ernstlich begehrt, der bereit ist, jegliches Wissen, jegliches geistige Gedankengut hinzugeben, um die reine Wahrheit dafür einzutauschen. Prüfet ernstlich und bittet Gott um seinen Segen, um Erhellung eures Geistes, um die reine Wahrheit. Dann wird das Wirken des Gegners ohne Einfluss bleiben. Dann werden die Lichtwesen jegliche irrende Kraft von euch abwehren, dann werden eure Gedanken recht geleitet sein. Ihr werdet die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden vermögen und also auch hohe geistige Fortschritte erzielen. Denn nur die reine Wahrheit führt euch zur Höhe, Gott als der ewigen Wahrheit entgegen. Amen.